Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Unsere Geschichte beginnt im eiskalten Meer des hohen Nordens. In dichtem Nebel sticht dort ein Schiff in See. Rotzmöpsen, geh in die Körb! Völliger Blödsinn, den Hund mitzuschleppen. Völliger Blödsinn, die vorzumachen. Du bist ein Fantast, Erik. Ihr sollt noch sehen. Ihr alle sollt noch sehen, dass ich habe Recht. Und jetzt Ruhe! Hey, Erik. Das weiße Ding, das Störbord verrast, könnte das nicht sein, ein Eisberg? Ruder, einstrich, Backbord! Doch lassen wir jetzt die eisigen Meere unter ihrem undurchsichtigen Nebelschleier und kehren wir lieber wieder in ein kleines, sonnendurchflutetes gallisches Dorf zurück. Das gibt's doch gar nicht! Nein, das gibt es einfach nicht! Verleinix! Gestern haben meine Träger von deinen Fischen gegessen, heute winden sie sich vor Schmerzen. Halb vergiftet sind sie. Und ich muss jetzt ihre Arbeit machen. Tja, mein Vorrat geht dem Ende zu. Ich erwarte eine neue Lieferung aus Lutetia, aber die Ochsenkarrenfahrer streiken. Sie fahren aus Protest gegen den Heupreis extra langsam. Nach Vorschrift. Pff, wer ist denn schon so blöd und kauft dem da seine vergifteten Fische ab? Natürlich. Du hast ja meinen Fisch noch nie riechen können. Im Ernst? Wie so häufig, wenn von Verleinix Fischen die Rede ist, mündet die Diskussion in einer Prügelei. Als Asterix und Obelix von der Wildschweinjagd zurückkehren, erlebt die handfeste Auseinandersetzung gerade ihren Höhepunkt. Eine Schlägerei! Das ist aber nicht nett! Die könnten wenigstens mit dem Spielen warten, bis man von der Jagd wieder da ist. Hey, Trubadix, was geht da vor? Ach, nur wieder diese Fische. Die brauchen doch nur Wildschwein zu essen. Ich esse nie Fisch. Nie. Solltest du aber. Fisch macht nämlich klug. Die Vorliebe der Dorfbewohner, sich gegenseitig zu verprügeln, ist eine gallische Tradition, die ausnahmsweise auch den römischen Legionären zusagt, die um das Dorf herum als Lauschposten eingesetzt sind. Oh. Es tut einem wirklich gut, wenn sie sich selber verhauen. Ach, du sagst es. Doch, ira furor brevis est, wie ich zu sagen pflege. Der Decurio hat recht. Der Zaun ist eine kurze Raserei. Schon bald haben die Dorfbewohner genug von der Prügelei. Alle, außer Obelix natürlich. Wie denn? Wenn ich anfange mitzumischen, hören die auf! Spielverderber! Sag mal, warum hast du eigentlich keine frischen Fische? Da geht das schon wieder los! Ich hab doch gesagt, dass ich auf eine Lieferung warte! Aber das Meer ist doch keine 3 Schritte vom Dorf entfernt! Das Meer? Was hat denn das Meer mit meinen Fischen zu tun? Na ja, man braucht doch die Fische nur im Meer zu fischen. Ich verkaufe Fische aus Lutetia, mein Herr! Ich weiß doch, was ich meinen Kunden schuldig bin. Ich decke mich bei den renommiertesten Grossisten ein. Ich verkaufe doch Fische nicht einfach aus dem Wasser und ohne Qualitätsgarantie. Wer frischen Fisch will, kann gefälligst warten. Ich kann aber auf keinen Fall warten. Miraculix? Ich brauche ein einigermaßen frisches Stückchen Fisch für den Zaubertrank. Ich habe kaum noch was. Das heißt also, dass jemand zum Fischen gehen muss, weil unsere Sicherheit auf dem Spiel steht. Wir gehen fischen. Oh ja! Nicht wahr, Idefix? Genau das habe ich von euch erwartet, Kinder. Mein Fischerboot liegt am Strand. Als Junge war ich damit beim Fischen. Bald ist auch ein Fischernetz besorgt und Asterix und Obelix machen sich auf den Weg zum Boot. Ihr solltet warten, bis es etwas aufklart. Der Himmel sieht bedrohlich aus. Ha, solange er uns nicht auf den Kopf fällt. Venus möge euch beschützen. Nimm ein bisschen Zaubertrank mit, Asterix. Ist das nötig? Wir gehen ja nicht weit. Und an der Küste ist sowieso niemand. Oh, man kann nie wissen. Mit wenigen Handgriffen ist das Segel gehisst und Asterix und Obelix steuern hinaus aufs Meer. Wirf das Netz aus, Obelix! Zu Befehl, Captain! Ja. Wie kriegen wir das Netz jetzt wieder? Du brauchst nur daran zu ziehen! Dran ziehen? Aber ich hab's doch rausgebracht! Wie? Hast du es nicht festgemacht oder so? Oh, wer ist denn so verrückt und wirft einfach so das Netz raus? Du hast mir doch gesagt, ich soll's rauswerfen! Außerdem bin ich Hinkelstein-Lieferant und kein Fischer. Ist ja schon gut. Bleib ruhig. Wir fahren am besten zurück und holen ein neues Netz. Der Wind ist zu stark. Wir können unmöglich wenden. Ach, erst sich über mich lustig machen und dann nicht wenden können. Ich lass mich nicht von einem Hinkelstein-Lieferanten belehren. Hören wir auf, Obelix. Das Boot hält was aus. Vielleicht legt sich der Wind bis morgen. Lass uns schlafen. In der Tat legt sich der Sturm und die düsteren Wolken weichen einem mondlosen, schwarzen Himmel. Asterix! Idefix hat was gewittert. Sag ihm, er soll schlafen. Hier gibt's nichts außer uns. Hast du das gehört, Asterix? Ja. Das sind womöglich Ungeheuer. Wir sind ans Ende des Meeres gekommen, wo die höllischen Bestien hausen und... Sei doch ruhig, Obelix. Nicht weit entfernt und ebenfalls von pechschwarzer Nacht umhüllt, segelt ein weiteres Schiff übers Meer. Bei allen Göttern, wo hast du gesteuert uns hin, Erik? Nimm es ruhig. Das sind vielleicht eine Art Sirenen. Die möchten einlullen uns mit sentimentalen Liedern. Wir stecken uns einfach was in die Ohren. Hier kommen wir nicht mehr raus, Erik. Erik? Erik! Wie bitte was? Oh, ich hab schon gedacht, du wärst weg. Stepp dir was in die Ohren und sei still! Aber auch die dunkelsten Nächte gehen vorbei und schon steigt in der Ferne die Sonne auf, weit entfernt von all diesen mysteriösen Begebenheiten. Siehst du, wir sind gar nicht am Ende des Meeres angekommen. Seeungeheuer gibt es keine und der Sturm hat sich auch gelegt. Man sieht aber kein Land mehr. Sobald der Wind aus einer günstigen Richtung bläst, können wir uns auf den Heimweg machen. Nur noch ein bisschen warten. Also warten unsere beiden Gallier an Bord ihres Fischerboots mitten in der Weite des Meeres. Sie warten und warten. Du, Asterix, ich hab Hunger. Denk an was anderes. Wenn du nicht gesagt hättest, ich soll das Netz rauswerfen, hätten wir jetzt Fische fangen können. Aber ich würde sowieso lieber Wildschwein essen. Denk doch einfach an deine Hinkelsteine. Mit einem Süßchen von guter Miene würde ich sogar einen Hinkelstein essen. Weißt du, was für ein Süßchen ich meine? Oh ja, so ein leckeres mit Zwiebelchen und Speck. Asterix, ich hab Hunger. Ich krieg auch Hunger. Das Gerede von Hinkelstein mit Zwiebelsoße macht hungrig. Guck mal, ein Schiff. Und es ist nicht bloß irgendein Schiff, das dort in einiger Entfernung vorübersegelt. Es ist das Schiff der Piraten. Und die haben etwas zu feiern. An Bord wartet ein fantastisches Buffet auf die Mannschaft mit Wurst, Kuchen, erlesenen Früchten, Wein und was man sich nur an Leckereien vorstellen kann. Nett, dass ihr alle meinen Geburtstag feiern wollt. Dann holen wir mal die Mannschaft zusammen und dann geht's zu Tisch. Wasserfahrzeug ist hinter uns. Das ist nur eine Nussschale. Die lassen wir aus. Zu Tisch, Kinder! Oh, schick! Schaut nur! Tischens! Digga! Digga! Die Gallier ganz genau. Sie beobachten das Piratenschiff in der Ferne von einem Fischerboot aus. Sieht nicht so aus, als wollten sie anhalten. Komm, wir fahren hinterher. Aber wir haben zu wenig Wind. Du musst schieben. Dank des antiken Obelix-Motors erreicht das Fischerboot unserer Gallier im Handumdrehen das Schiff der Piraten. Die Gaga! Ach, das sind ja unsere alten Freunde. Geht's los? Moment noch, ja? Lasst uns diesmal den Spielverlauf ändern. Ich hab nämlich heute Geburtstag. Den wollt ihr mir doch nicht verderben. Sagt einfach, was ihr wollt. Ihr bekommt es und versenkt uns diesmal nicht. Einverstanden? Oh, wir brauchen nur ein bisschen was zu essen. Asterix, Guck mal, was ich gefunden hab. Obelix hat die festlich gedeckte Geburtstagstafel entdeckt. Genau das Richtige für seinen großen Hunger. Für die Geburtstagsfeier des Piratenkapitäns verspricht das allerdings nichts Gutes. Man könnte ja auch übertreiben, aber wir lassen euch diese Wurst da. Feiert schön! Zum Geburtstag viel Freude wünschen alle wir euch! Schon gut! Während die Piraten nun von einer einzigen Wurst satt werden müssen, biegt sich das Boot von Asterix und Obelix fast unter der Last der vielen Leckereien. Wir müssen das gut einteilen, Obelix, weil uns der Sturm sicher weit von zu Hause weggetrieben hat. Ja, gut. Allerdings scheinen Asterix und Obelix unterschiedliche Vorstellungen davon zu haben, was es heißt, sich Essensvorräte gut einzuteilen. Denn bereits wenig später ist das Fischerboot so leer wie zuvor. Obelix, du bist unklug. Ich hatte doch gesagt, dass wir das Essen rationieren müssen. Na und? Hab ich doch gemacht. Dieser Apfel hier ist für später. Was soll's. Vielleicht hast du recht. Nach dem Essen sollst du ruhen. Der Verdauungsschlaf unserer beiden gallischen Helden ist jedoch nur von kurzer Dauer. Denn mitten in der Nacht zieht erneut ein Sturm auf, der das Meer in ein Ungeheuer aus Gischt und Wellen verwandelt. Asterix! Der Mast ist abgebrochen! Dieser blöde Sturm bringt uns immer weiter von zu Hause weg! Er treibt uns in die Richtung des Sonnenuntergangs! Jetzt hätte ich Lust auf einen Apfel! Doch der Apfel muss für mehrere Tage reichen. Tagelang treiben Asterix und Obelix auf dem Meer. Ohne den Mast und das Segel haben sie keine Möglichkeit, nach Hause zu gelangen. Sie können sich nur vom Wind und den Wellen treiben lassen und jeden Tag ein winziges Stückchen Apfel essen. Hier! Deine Ration für heute. Kau aber gründlich, Obelix. Ein bisschen Regenwasser haben wir auch noch, falls du Durst hast. Idefix, du Vielfraß. Du hast deine Ration in einem Haps verschlungen. Mehrere Tage nur mit einem Apfel? Kein Wunder, dass Obelix anfängt zu halluzinieren. Wildschweine. Da! Ich sehe sie! Ich geh sie holen! Idefix, komm! Obelix, Idefix, nein! Ja! Mensch, die spinnen, die beiden. Beherzt springt Asterix ins Meer und schwimmt seinen Freunden hinterher, um sie zu retten. Obelix! Ich weiß nicht, wie es kam, Asterix. Ich habe plötzlich Milchsteine gesehen und Römer. Los, zurück auf unser Boot! Die Wellen haben das Fischerboot in unerreichbare Ferne getrieben. Lass es doch wegschwimmen! Wir bleiben lieber hier, Idefix und ich. Vielleicht kommen die Wildschweine wieder. Komm, wir halten uns so lange an dem Ast fest. Ast? Nagel, der da vorne, der große Ast. Also, wenn's da einen Ast gibt, dann ist auch Land in der Nähe. Da, schau! Klasse! Wir sind wieder daheim! Weißt du, ich würde mich sogar freuen, unseren Barden singen zu hören! Nun übertreib mal nicht! Kurze Zeit später haben unsere gallischen Freunde endlich wieder Land unter den Füßen. Juhu! Kameraden! Wir sind da! Psst, sei still! Lieber vorsichtig sein! Warum? Glaubst du, die sind sauer, weil wir keinen Fisch mitbringen? Zuerst verdrücken wir ein paar Wildschweine. Idefix hat schon eine Fährte. Oh, komisches Tier. Mal sehen, wie das schmeckt. Ich mach das schon. Zünd du ein Feuer an. Der Jagderfolg lässt nicht lange auf sich warten. Der schwarze Riesenvogel mit dem komischen Ruf hat im Gebüsch eine Menge Kumpels, die schon kurze Zeit später über dem Lagerfeuer rösten. Nach anfänglicher Skepsis. Hoffentlich kann man sowas überhaupt essen. Überzeugt das komische Tier durch seinen Geschmack. Das schmeckt sogar sehr gut. Kein Wunder. Spätere Generationen werden das Tier als Truthahn bezeichnen. Ich frag mich, ob so ein Guru-Guru nicht noch besser wäre, wenn er mit Wildschwein gefüllt wäre. Idefix hat was gewittert. Da vorne ist sicher ein Wildschwein. Ich geh's holen. Damit füllen wir den dritten Guru-Guru. Sei vorsichtig. Kurze Zeit später kehrt Obelix mit seiner Jagdbeute zurück. Allerdings ist es kein Wildschwein. Es ist... Ein Bär? Bei uns im Dorf gibt es keine Bären. Wo sind wir bloß? Schwerwiegende Frage. Was haben wir da bloß entdeckt? Während Obelix seinen dritten Guru-Guru mit Bärenfüllung verspeist, blickt Asterix nachdenklich vor sich hin. Willst du nichts davon? Es ist noch ein bisschen was da. Nein, ich frage mich, wo wir wohl gelandet sind. Naja, komm, wir ruhen uns aus. Später sehen wir weiter. Gute Idee. Doch die Ankunft unserer Freunde ist nicht unbemerkt geblieben. Sie werden beobachtet. Von rothäutigen Kriegern mit Federn in den Haaren. Der Einzige, der etwas davon ahnt, ist Idefix. Idefix hat schon wieder was gewittert. Klasse, ich hab nämlich Hunger. Hunger? Aber du hast doch gerade zwei Guru-Gurus gegessen. Einen sogar mit Bär gefüllt. Ich brauche eine Menge Guru-Gurus und eine Menge Bären, um den Piratenapfel vergessen zu können. Asterix, komm! Schau! Das sind Römer! Was? Wo sind die Römer? Da, schau, die Fußabdrücke. Die sind vielleicht gar nicht von Römern. Doch, bestimmt. Das ist doch typisch für die Römer. Erst lauern sie uns im Wald auf und dann haben sie Angst, uns zu begegnen. Komm, wir suchen sie. Wenn wir sie erwischen, sagen sie uns schon, wo das Dorf ist. Einverstanden. Aber lass uns leise gehen. Man kann nie wissen. Auf Zehenspitzen schleichen Asterix und Obelix durch den Wald. Allerdings scheint Obelix das Prinzip leise gehen nicht ganz verstanden zu haben. Huhu, Römer, wo seid ihr? Psst, ich hab dir doch gesagt, lass uns leise gehen. Ich gehe ja leise. Ich mach doch gar keinen Krach beim Gehen. Oh, du verstehst auch nie was. So? Und wer hat mir gesagt, ich soll das Netz rauswerfen? Was hat das Netz mit der Sache hier zu tun? Wenn du mir nicht gesagt hättest, ich soll das Netz rauswerfen und wenn du gewusst hättest, wie man ein Schiff steuert, wären wir jetzt nicht hier im Wald und müssten nicht nach den doofen Römern suchen. Ein Pfeil bereitet dem Streit unserer beiden Freunde ein jähes Ende. Er ist direkt unter ihren Nasen in einen Baumstamm eingeschlagen. Gut, sie sind also nicht weit, unsere Römer. Versuchen wir, sie zu finden. Und wie das? Wir brauchen nur dem Pfeil zu folgen. Und zwar in der entgegengesetzten Richtung, aus der er kam. Logisch. Das soll logisch sein. Asterix und Obelix durchsuchen den Wald. Doch von Römern keine Spur. Die sind schlau, die hiesigen Römer. Man hört sie nicht, man sieht sie nicht. Vielleicht haben sie Elitetruppen aus Rom kommen lassen. Da fällt mir ein, ich hol uns ein paar Guru-Gurus zum Abendessen. Wenn du willst, du Vielfraß. Geh aber nicht zu weit weg. Man kommt sich hier vor wie in einer anderen Welt. Eine Gegend, wo man auf umwerfende Überraschungen gefasst sein muss. Oh. Obelix ahnt nichts davon, dass sein Freund von den rothäutigen Kriegern K.O. geschlagen wurde. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt den Guru-Gurus. Ja, wo sind sie denn? Also wirklich, die Guru-Gurus werden heutzutage genauso hinterlistig wie die Römer. Pass auf, Hedewix, ich bring dir jetzt eine Jagdlist bei. Du machst den Ruf des Wildes nach. Hör mal. Und tatsächlich erhält er eine Antwort. Auf dem Baum davon. Klar, die Gurugus sind Vögel. Also haben sie Nester. Das ist es, was die Gurugus von den Wildschweinen unterscheidet. Ah ja, ich sehe seine Federn. Den pflücken wir uns. Doch was von dem Baum herunterfällt, ist kein Truthahn, sondern jemand, der den Ruf des Vogels täuschend echt nachmachen kann. Einer von den rothäutigen Kriegern mit Federn im Haar. Ah, ein Römer, der sich als Guru-Guru getarnt hat. Den kann man zwar nicht essen, aber der kann uns sagen, wo unser Dorf ist. Stolz läuft Obelix mit seinem ungewöhnlichen Fund zurück zu der Stelle, wo er sich von Asterix getrennt hatte. Guck mal, Asterix! Julius Caesar tarnt seine Römer jetzt als Guru-Gurus! Doch Asterix ist nicht mehr dort. Nur sein Helm liegt auf dem Weg. Die spinnen die... Asterix? Mal überlegen. Asterix legt seinen Helm nur zum Essen und zum Schlafen ab. Gegessen hat er nicht, weil er auf mich und die Gurugus gewartet hat. Und wenn er schlafen würde, wäre er ihr. Also ist ihm etwas passiert. Such Asterix, Idefix! Such! Idefix nimmt die Spur auf und läuft in den Wald. Obelix folgt ihm mit dem rothäutigen Krieger im Schlepptau. Es dauert nicht lange, bis sie eine Siedlung erreichen. Trommel! Jetzt sind wir ganz in der Nähe des Römerlagers. Bravo, Idefix! Allerdings handelt es sich um ein sehr ungewöhnliches Römerlager. Überall stehen spitze Zelte aus Leder. Die rothäutigen Römer dort tragen keine Rüstungen. Und sie tanzen mit Federn im Haar und mit nichts als einem Lendenschurz bekleidet um einen hölzernen Pfahl in der Mitte des Lagers. An diesem Pfahl ist Asterix gefesselt. Juhu, Asterix, wir kommen! Warum haben die dich denn angebunden, Asterix? Ich weiß es nicht. Das sind schon recht komische Römer, weißt du? Söldner wahrscheinlich. Numiden, Griechen oder Kreter. Hau! Majestätisch nähert sich ein älterer Mann mit prachtvollem Federschmuck auf dem Haupt. Das ist bestimmt ihr Centurio. Mit dem rede ich jetzt. Sag mal, warum habt ihr meinen Kumpel angebunden? Ist das vielleicht eine kretische Sitte oder sowas? Der Häuptling der Rothäute ignoriert Obelix und tritt auf den noch immer schwer angeschlagenen Krieger zu, den Obelix als vermeintlichen Truthahn vom Baum geschüttelt hat. Mit einem sehr bestimmenden Hau! Befiehlt er seinem Mann, von den Ereignissen zu berichten. Der rothäutige Krieger tut, wie ihm geheißen, und erzählt seine Geschichte wortlos mit Gesten und Geräuschen. Hau! Er berichtet davon, dass er den Ruf des Guru-Gurus nachmachte, Put, put, put. Dass Obelix ihn vom Baum schüttelte, ja. Und ihn bis ins Lager hinter sich herschleifte. Ha! Die spinnen, die Kreter. Ich weiß nicht, ob's Kreter sind. Vielleicht sind's auch Griechen. Hau! Ich glaub, er will wissen, wer wir sind. Ach so? Wir sind Gallier und ihr daheim. Und ihr solltet euch schnellstens verkriechen, ihr Griechen. Hau! Er hat's nicht kapiert. Bind mich los. Wir spielen ihm das vor. Wie es bei den rothäutigen Kriegern Sitte zu sein scheint, erklären unsere beiden Freunde mit Gesten und Geräuschen, was es heißt, ein Gallier zu sein. Wir sind mutig. Wir haben nur davor Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Wir machen gern Späße. Wir essen und trinken gern. Wir sind knurrig. Wir sind undiszipliniert und streitsüchtig. Aber wir lieben unsere Freunde. Also? Wir sind Gallier. Offenbar ist die gallische Art, etwas vorzuspielen, für die rothäutigen Krieger nicht ganz verständlich. Und so ist man bemüht, die Kommunikation auf andere Weise zu vertiefen. Direkt vor Obelix Füßen rammt ein kräftiger roter Krieger seinen Speer in den Boden. Hau! Ich glaube, er will dich zum Kampf herausfordern. So, na gut. Ich bin mit meinem fertig. Und jetzt komme ich dran. Asterix nimmt einen Schluck Zaubertrank, zieht sein Schwert und rammt es vor einem roten Krieger in den Boden, der dreimal größer ist als er selbst. Ja! Die rothäutigen Krieger amüsiert es, dass ein kleiner, blasser Fremdling einen ihrer stärksten Männer im Handumdrehen besiegt. Auch der Häuptling ist begeistert. Ich glaube, er möchte, dass wir hier bleiben. Aber ich will nicht in die römische Legion eintreten. Komm, wir machen mit. So kriegen wir vielleicht eher raus, wo wir sind. Die rothäutigen Krieger nehmen Asterix und Obelix in ihren Stamm auf. Man bemalt ihr Gesicht und ihre Brust mit weißen Strichen und gibt ihnen zu essen. Allerdings sind die lokalen kulinarischen Spezialitäten nicht jedermanns Sache. Wow, wow! Ja! Auch zum traditionellen Tanz ums Feuer vor der Jagd werden Asterix und Obelix eingeladen. Ich hab's! Jetzt weiß ich's! Das sind Iberer! Die tanzen doch so gern! Olé! Olé! Obelix! Asterix befürchtet durch den unbedachten Olé-Ruf Komplikationen im gallisch-rothäutigen Verhältnis. Doch die rothäutigen Krieger erweisen sich gegenüber neuen kulturellen Einflüssen als sehr aufgeschlossen. Olé! Dass unsere gallischen Freunde bei der Jagd Büffel und Hirsche mit der bloßen Faust erlegen, beeindruckt die Krieger zutiefst. Auf einem Stück Leder verewigt der Künstler des Kriegerlagers die Taten der beiden in einem Bild. Ich würde das ja gern als Andenken an unsere Jagd behalten. Umso mehr, als diese Iberer so begeistert von unserer Technik waren. Dem Wunsch der Gallier wird entsprochen. Man schenkt ihnen das Gemälde. Und offensichtlich wartet noch ein wesentlich größeres Geschenk auf sie. Eine vollschlanke, hübsche junge Frau reicht Obelix ein Getränk. Und Obelix nimmt es entgegen. Sehr zur Freude des Häuptlings der stolzen Rothäute. Hau! glaubt, das ist seine Tochter und er freut sich, dass du ihr gefällst. Wie bitte? Au! Was will er denn von mir, der Centurio? Ich glaube, er will, dass du seine Tochter heiratest. Olli! Oh nein, ich will nicht der Schwiegersohn von einem Centurio sein und außerdem bin ich noch viel zu jung. Ich glaube, es ist Zeit, uns wieder auf die Suche nach unserem Dorf zu machen. Ich fürchte, wir sind weit weg von zu Hause. Auf der Jagd ist mir aufgefallen, dass wir auf einer Insel sind. Wir brauchen also ein Schiff. Ich habe unten am Fluss Schiffe gesehen. Gut, heute Nacht verabschieden wir uns auf Gallisch. Kreta, Griechen, Iberer, Gallier. Die Insel ist der reinste Schmelztiegel. Als es Nacht wird, schleichen sich Asterix und Obelix aus dem Lager der rothäutigen Krieger. In einem Kanu treten sie ihre Flucht über das Wasser an. So eine Sorte Boot habe ich noch nie gesehen. Ja, komisch. Mit einem Loch am Boden, das Wasser einlässt. Was? Oh nein, ich fürchte, wir sitzen im falschen Boot. Sollen wir wenden und ein anderes holen? Viel zu gefährlich. Womöglich würde uns dein Schwiegervater erwischen. Nur das nicht. Komm, wir schwimmen zu der kleinen Insel da drüben. Da übernachten wir und morgen sehen wir weiter. Unweit der kleinen Insel gleitet im Morgengrauen ein stolzes Schiff aus dem Norden durch die Fluten. Aufhören, Möpsen! Oh, lass ihn! Er ist doch noch so klein. Ob Möpsen vielleicht Land gerochen hat? Oh, ich kann nicht mehr glauben an das Land, wovon du redest. Oh, keiner glaubt mehr daran. Hier gibt es kein Land. Wir kommen ans Meeresende und fallen hinunter beim Tür. Du bist ein Zweifler, Tübüchsen. Ich bin sicher, dass es gibt Land hier. Vielleicht sogar Land mit Bewohnern. Und ich werde entdecken, dieser Land, und zum Beweis der Entdeckung Eingeborene mit nach Hause bringen. Lass uns heimkehren, bevor es zu spät ist, also. Ist doch wahr, oder? Ja, klar. Erik, dein König tötet mir. Saut, so sautig. Beim Ödin, da ist Land, eine Insel. Und zwar jene kleine Insel, auf der Asterix und Obelix Zuflucht gesucht haben. Ein Schiff! Römisch, gotisch, ägyptisch! Ach, unwichtig! Es kann uns vielleicht nach Hause bringen. Andernfalls finden uns die Söldner wieder. Die sind sicher nicht begeistert über unser Verschwinden, besonders nicht über deins. Oder willst du die Tochter eines Centurios heiraten? Hm? Nein, ich will frei bleiben! Na also dann? Na gut, geben wir ihnen ein Zeichen. In Windeseile sucht Obelix Steine zusammen und baut daraus einen kleinen Hügel. Mit einer brennenden Fackel erklimmt Asterix den Hügel. Ein Bild, das verdächtig an eine Statue erinnert, die viele Jahrhunderte später einmal auf eben jener kleinen Insel stehen und zum Symbol des großen Landes in Richtung des Sonnenuntergangs werden wird. Sie haben uns gesehen! Sie kommen! Es dauert nicht lang, bis das Schiff der Wikinger bei der kleinen Insel vor Anker geht. Ein kleiner Schritt für mich, ein großer Sprung für die Menschheit. Willst du damit was sagen, Erik? Ach, das ist mir nur so eingefallen. Gib mir die Glasperlen zum Einschmeicheln. Im Glauben, es mit Eingeborenen zu tun zu haben, präsentieren die Männer aus dem Norden Asterix und Obelix eine Truhe mit billigem Schmuck und Glasperlen. Soll das ein blöder Witz sein, Asterix? Das sind bestimmt Hausierer, die von Tür zu Tür gehen, um ihre Ware loszuwerden. Das gefällt ihnen wohl. Das müssen wir ausnutzen. Eingeborene, ihr kommt mit uns auf unser Boot. Was sagt er? Weiß ich nicht. Ich will versuchen, mit ihm zu reden. Händler, ihr nehmt uns mit auf euer Boot? Wo? Lass mich machen, Erik. Ihr kommt mit auf Boot. Wir bewegen Nonna. Ich verstehe überhaupt nichts. Also, die regen mich auf mit ihren Ös und Ohrs. Ich versuch's nochmal. Ihr uns nehmen mit auf euer Boot? Hä? Was? Klappt nicht. Ich muss wohl die Ös und die Ors besser verteilen. Die Kommunikation zwischen den Wikingern und unseren gallischen Freunden gestaltet sich schwierig. Idefix und der riesige Hund verstehen sich hingegen prächtig. Erprüfen wir die Bekanntschaft miteinander. Ich darf vorstellen, ich bin Erik der Blonde. Der da ist Rudersen, der Behagliche. Mein Name ist Tubaksen, der Argwöhnische. Ich bin Götzkinsen, der Intellektuelle. Und ihr, wer? Ich glaube, die wollen wissen, wer wir sind. Gut, dann machen wir sie bei den römischen Söldnern. Mit Gesten und Geräuschen spielen Asterix und Obelix den Wikingern vor, wer sie sind. Wir sind mutig. Wir haben nur davor Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Wir machen gern Späße. Wir essen und trinken gern. Wir sind knurrig. Wir sind undiszipliniert und streitsüchtig. Aber wir lieben unsere Freunde. Also, wir sind Gallier. Die Spinne, die Eingeborenen. Er hat's kapiert, Asterix. Götzkinse. Du bist der Gelehrte unserer Spedition und erzählst später unsere Saga. Was hältst du für eine Ingeborene? Von der Rosse her völlig unterschiedlich, ausgenommen jedoch die Nasen. Und sie haben sicher Schwierigkeiten bei der Verpflegung ihrer Hunde. Sieh nur, wie winzig ihre ist. Ich glaube, deine künftige Verwandtschaft will dich holen. Hier bleiben wir nicht. Sollen wir mit Gewalt an Bord gehen? Warte, ich trinke nur noch schnell einen Schluck Zaubertrank. Kinder, wir können nicht stundenlang diskutieren. Holfe sie mit Gewalt an Bord. Drauf auf los! Der kurze Besuch unserer Freunde auf dem ebenso unentdeckten wie geheimnisvollen Fleckchen Erde hat dort Spuren und beträchtliches Herzeleid hinterlassen. Oh. Doch es hilft nichts. Asterix und Obelix müssen zurück in ihre Heimat. Denn auch dort werden sie bereits schmerzlich vermisst. Die Überfahrt auf dem Schiff der Wikinger geht schnell vonstatten und schon bald erreichen sie das eisige Meer des Nordens mit seinem dichten Nebel. Leute! Land! Oh, wir sind gekehrt zurück! Macht euch gefasst, einen ehrenvollen Empfang zu erhalten! Ah, da bist du ja wieder! Erik, du faules Stück! Edin, verfluch dich tausend und aber tausend Male! Das ist doch Ivar, der Schreckliche, der Chef von unserem Stamme! Was dachtest du denn? Vielleicht den Nebel hören? Als die Wikinger in ihrem eisbedeckten Heimathafen anlegen, ist der Empfang weniger ehrenvoll als erwartet. Ich grüße dich, Ivar! Und ich grüße dich nicht! Während wir waren alle auf Röberei fort, machte dieser Herrn einen Ausflug. Wir haben geplündert, Brand gesetzt, gestohlen, Sklaven mitgebracht. Und du? Und ich habe eine Welt entdeckt. Eine völlig neue Welt. Eine neue Welt? Habt ihr das gehört? Genau. Ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es wartet nur auf uns. Hast du Beweise für deinen Bericht? Und ich verlasse mich nicht auf Aussagen von Drückebergen, die weg waren mit dir. Meine Beweise steigen geradeaus. Verzeih, mein Herr, wir wüssten nur gern, wo wir hin müssen. Wir suchen ein kleines gallisches Dorf, das... Was sind das für komische Figuren? Was sagen Sie? Das sind die Einwohner der neuen Welt. Leider sprechen sie nicht so wie wir. Man versteht sie nicht. Sie sehen nicht besonders exotisch aus. Schau nur ihren Hund an. Der ist doch ganz anders als unsere. Um auf unser kleines gallisches Dorf zurückzukommen. Alle mitkommen zu mir. Ich verlange genauen Bericht. Durch den tiefen Schnee folgen Asterix und Obelix, Erik und seinen Männern in die riesige Hütte des Häuptlings. Wird's bald mit eurer Saga? Fang an, Götzkinsen. Wir sind an einem trüben Tag ins See gestorben. Das Herz voller Hoffnung und fröhlichen Mutes. Fasse dich kurz, du Blödmann! Sonst schneide ich dir das Wort ab, ihr mit! Angesichts des Schwerts in der Hand von Ivar dem Schrecklichen verkürzt sich die Heldensage aus dem Munde Götzkinsens erheblich. Bereits nach 2 Minuten ist er am Ende angelangt. Bis heute wir hörten höchst erfreut starke Stimme geliebten Häuptlings. Stopp. Erstaunlich! Hat das Land einen reichen, behaglichen Eindruck gemacht? Schau diese Eingeborenen an. Wie gut es sieht aus. Der andere ist ein wenig mächtig, aber verfügt über übernatürliche Kraft. Weiber! Gudrun! Sigrid! Wenke! Vivi! Auf der Stelle richtet ihr ein Festessen! Wir feiern die Rückkehr unserer Helden und unsere badigen Aufbruch in die neue Welt! Jetzt trinken wir, lachen wir, essen wir und raufen, oh Erik! Die Eingeborenen sollen sich amüsieren mit uns. Danach opfern wir sie den Göttern. Diese Ehre haben sie verdient. Warum eigentlich? Sie haben doch gar nichts getan. Man muss eben verstehen, andere zu opfern. Alle genießen das ausgiebige Mahl. Auch Asterix und Obelix, die sich mit Fisch und Wildschwein vollstopfen und von einem Diener Wein einschenken lassen. Trink nicht so viel, Obelix. Komm, wir amüsieren uns. Die Leute sind doch recht nett. Aber ihr seid ja Gallier. Komm her, Sklave. Ja, Herr. Will sagen, jo, Herr. Du kennst mit den Eingeborenen aus der neuen Welt sprechen? Aus der neuen Welt? Aber das sind doch Gallier, so wie ich. Pardon, so wie ich. Der Sklave mit dem grauenvollen Akzent lügt wie gedrückt. Er ist bestimmt auch eine Eingeborene aus der neuen Welt. Neue Welt? Dass ich nicht lache. Kleinen Abstecher nach Gallien gemacht, wie? Die flotten Mädchen von Lutetio, wa? Gib zu, dass du lügst, Sklave. Oder ich haue dich durch in die Mitte. Bitte, Herr. Lass den Gallier los. Im Handumdrehen entwickelt sich aus der ungeklärten Nationalitätenfrage eine handfeste Wikingerschlägerei, bei der auch Asterix und Obelix gerne mitmischen. Bis der gallische Sklave sie beiseite nimmt. Komm, schnell! Aber es ist doch noch gar nicht aus! Es gehört sich nicht einfach abzuhauen! Warte mal! Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin Gallier, wie ihr. Ich heiße Fortwinix. Vom Beruf bin ich Fischer und hatte das Pech, den Wikingern auf einem Raubzug zu begegnen. Die haben mich geschnappt und ihr habt mir jetzt das Leben gerettet. Wir müssen fliehen, solange sie noch raufen. Sie sind sehr grausam. Sie wollen euch ihren Göttern opfern. Die spenden die Wikinger. Findest du nach Gallien zurück? Klar, mit meinem Schiff immer. Das haben sie mit mir erbeutet. Da vorne liegt es. Sogar mein Netz ist noch da. Das trifft sich gut. Wir werden dich diesbezüglich unterwegs um einen kleinen Gefallen bitten. Aber pass auf, wenn er zu dir sagt, du sollst dein Netz rauswerfen. Wer wird denn so nachtragend sein, hm? Während sich unsere Freunde mit Fortwinix und seinem Fischerboot auf die Heimreise machen, findet langsam auch die Prügelei in der Hütte des Wikingerhäuptlings ein Ende. Ein Blick in die Hütte offenbart nicht nur das Durcheinander, das das nordische Festessen hinterlassen hat, sondern auch, dass einige Gäste fehlen. Die Gallier! Wer sind die Gallier? Sie sind weg mit dem Sklaven und seinem Boot! Erik! Ivar? Alter Gauner! Wolltest mich drankriegen mit Geschichten von einer neuen Welt? Aber ich gebe dir noch einmal Pardon. Sieh, eine schöne Rauferei war diese. Was haben wir gelacht? Das nächste Mal verkrüme dich nicht wieder. Komm und trink mit uns. Was meinst du, Möpsen? Darf ich nun eine Decke sein oder nicht? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Während man hoch im Norden tiefsinnigen Gedanken nachhängt, erreichen unsere Freunde einige Tage später endlich wieder ihre gallische Heimat. Sie sind wieder da! Sie sind wieder da! Als sie mit dem Fischerboot am Strand vor dem Dorf anlegen, werden sie erleichtert begrüßt. Na, Kinder, habt ihr was gefangen? Ein ganzes Netz voll. Ja, nicht schlecht, die Fische. Aber es fehlt der typische Geruch. Wo seid ihr denn so lange gewesen? Oh, irgendwo da drüben in Richtung des Sonnenuntergangs. Wir waren in sowas wie einer römischen Kolonie, auf einer Art Insel. Auf einer Insel mit lauter Gurugurus. Da drüben? Auf einer Art Insel? Schau an. Doch mit solchen Betrachtungen halten sich unsere Gallier nicht länger auf. Bald sitzen sie wieder in trauter Runde unter dem heimatlichen Himmel und pflegen ihre alten Gewohnheiten. Köstlich.